Ausgleichen Anlass besuchten jüngst die Persönlichkeiten der Jugendgruppe der angolanischen Volksbefreiungsbewegung die Botschaft der DVJK in diesem Land. Sie legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Blumensträuße nieder und verneigten sich davor.